Abschnitt 6 aus Old Shorthand 1 von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erstes Kapitel. Old Wubble. Teil 6. Es war aber auch die höchste Zeit, denn gerade als ich die beschriebene Lage eingenommen hatte, waren die beiden Comanchen bis an das Feuer des Häuptlings gekommen, der sie mit den Worten empfing. »Ich sehe an keinem von euren Gürteln den Skalp dessen, den ihr töten solltet.« »Seid ihr blind geworden, dass ihr seine Spur verloret? Oder haben eure Pferde die Beine gebrochen, dass ihr ihn nicht einholen konntet?« Der eine sagte nichts und blickte verlegen zu Boden. Der andere war dreister. Er sah dem Häuptling frei in das Gesicht und antwortete. »Wir haben unsere Augen behalten, und die Beine unserer Pferde sind gesund geblieben.« »Wo aber ist der Skalp?« »Er befindet sich noch auf dem Kopfe dessen, den wir ihm nehmen sollten.« »So ist dieses Bleichgesicht nicht tot. Es lebt noch. Ihr habt es euch also entkommen lassen.« Seine Augen blitzten drohend, als er das in überlautem, zornigem Tone fragte. »Es ist uns entgangen«, antwortete der andere, den Blick des Häuptlings ruhig aushaltend. »So seid ihr lahme Hunde, die man keiner Kröte nachsenden darf, die zu schnell für sie ist. Ich werde euch zurückschicken in die Zelte der alten Weiber, zu denen ihr gehört.« »Du bist Wupperumugi, unser Häuptling des Krieges, dessen Befehle wir zu befolgen haben. Aber wenn du Befehle erteilst, die nicht auszuführen sind, so darfst du diejenigen nicht beschimpfen, die sich vergeblich Mühe geben. Wir sind keine lahmen Hunde, sondern tapfere, erfahrene Krieger, sonst hättest du uns nicht ausgewählt, dem Bleichgesicht zu folgen. Wir gehen nicht zu den alten Weibern. Steht der Mund über den Ohren? Warum sprichst und urteilst du, ehe du gehört hast, aus welchen Gründen wir den Skalp nicht bringen?« Das war kühn gesprochen. Dieser Mann war sicherlich kein Hasenfuß. Man erzählte sich von der Grausamkeit Wupperumugis viele Geschichten. Er betätigte diese Eigenschaft wohl nicht bloß gegen Weiße, sondern hatte sich wohl auch oft gegen Stammesgenossen rücksichtslos bewiesen. Man achtete ihn als Krieger, aber man liebte ihn nicht. Es hatte sich eine Erbitterung gegen ihn angehäuft, welche bei Gelegenheiten, wie die jetzige eine war, zum Ausbruche kam. Das Verhalten des wackern Untergebenen war mutig, aber keineswegs verwegen. Ein Indianerhäuptling ist nichts weniger als ein absoluter Herrscher. Er wird von dem Stamme gewählt. Er behält seine Würde, solange er sich durch Erfahrung, Klugheit und Kühnheit zu halten weiß. Aber er kann in jedem Augenblick durch die Versammlung der Alten abgesetzt werden und ist dann weniger, als er vorher war. Wupperumugi wusste das. Ich sah es ihm an, dass ihn der Vorwurf des Krieges in Wut versetzte. Seine Hand zuckte nach dem Gürtel, in dem er das Messer stecken hatte, aber er bezwang sich und sagte in nicht ganz vollständig beherrschtem Tone. »Du sollst erzählen, und ich werde hören, um dann zu sagen, ob ihr noch zu den Kriegern der Comanchen zu rechnen seid.« Er setzte sich nieder, die vorhin bei ihm gesessen hatten, nahmen auch wieder Platz, und als dies geschehen war, begann der Comanche den Verlauf seines Verfolgungsrittes zu erzählen. Man hörte ihm zu, bis er zu den Worten kam. »Da traf uns plötzlich ein Schlag an den Kopf, und wir fielen tot nieder. Als wir wieder lebendig wurden, waren wir gefesselt und an einem Baum festgebunden.« »Gefesselt und festgebunden?« brauste da der Häuptling auf. »Ohne euch gewehrt zu haben?« »Kann der Häuptling der Rakoro sich gegen einen Feind wehren, den er nicht sieht?« »Nein, aber ich würde jeden Feind sehen, der es wagen wollte, mich anzugreifen.« »Diesen auch nicht.« »Diesen? So weißt du, wer er war?« »Ja.« »Nenne seinen Namen.« »Old Shatterhand.« »Uff«, rief der Häuptling, indem er halb emporfuhr und dann wieder niedersank. »Uff, uff, uff, uff«, riefen die anderen ihm nach. »Old Shatterhand«, stieß er hervor. »Dieser bleiche Hund, den die Krieger der Comanchen schon so oft in ihren Händen hatten und der ihnen doch stets wieder entgangen ist. Oh, wäre ich doch an eurer Stelle gewesen.« »Dir wäre es grad so ergangen wie uns.« »Schweig! Ich bin Wupperumugi und hätte mich nicht von ihm beschleichen lassen.« »Wir sind nicht beschlichen und überfallen worden. Wir waren es, die das entflohene Bleichgesicht beschleichen wollten. Konnten wir wissen, dass es auf andere Weise getroffen war? Und konnten wir ahnen, dass Old Shatterhand, der stets Unbesiegte, sich bei diesen Weißen befand?« »Nein, aber ihr musstet vorsichtiger sein.« »Wir sind es gewesen. Als wir das Feuer rochen, ließen wir sogleich unsere Pferde zurück und schlichen uns unhörbar vorwärts, um zu sehen, wer an demselben saß. Niemand hätte uns entdeckt und ergriffen, sondern wir hätten uns alle ihre Skalpe geholt, wenn nicht Old Shatterhand, der alles weiß und der auch ahnte, dass wir kommen würden, uns entgegengegangen wäre. Er saß im Dickicht und lauschte. Es war dunkle Nacht und wir konnten ihn nicht sehen, wie ebenso deine Augen ihn nicht erblickt hätten. Als wir ihn erreichten, sprang er auf und schlug uns nieder. Meine roten Brüder haben alle von seiner starken Hand gehört? Er richtete diese Frage an alle, die um ihn standen. Hehe, hehe. Ja, ja, wurde ihm geantwortet. Und dass jeder, den sie trifft, tot niederstürzt? Hehe, hehe. Ja. Glaubt ihr, dass es euch anders ergangen wäre als uns, dass ihr ihn gesehen hättet und ihn entkommen wäret? Aga, Aga. Nein, nein. Er war ein kluger Verteidiger seiner Sache, indem er die ihm Gleichstehende nach ihrem Urteile fragte. Ihre Zustimmung bildete für ihn eine Schutzmauer gegen den cholerischen Zorn des Häuptlings. Er erzählte weiter und wurde von Wupperumugi nicht wieder unterbrochen, bis er zu Ende war. Als er seinen Bericht geschlossen hatte, fragte er. So handelte Old Shatterhand, den die Krieger der Comanchen ihren Feind nennen. Ahnt einer von ihnen, wer das andere Bleichgesicht war, welches wir verfolgt haben? Sie verneinten es. Und doch haben wir alle oft von diesem Weißen gehört. Ich sah ihn, als er durch unsere Schar hindurchritt, als ob ihn keine Kugel treffen und keine Waffe verwunden könne. Kannte ihn aber nicht, bemerkte der Häuptling. Sein Haar war lang und weiß, wie der Schnee der Berge. Sahst du das nicht? Ich sah es. In sein Gesicht haben über 90 Winter ihre Falten eingegraben. Es gibt nur ein einziges Bleichgesicht, welches so viele Jahre zählt, so weißes Haar besitzt und ein so kühner Reiter ist, sein Pferd und sich ganz unverletzt durch 10x50 feindliche Reiter zu drängen. Uff, uff, rief da der Häuptling. Mein roter Bruder scheint Old Wubble zu meinen. Ja, den meine ich. Er war es? Ja. Dieser ist's gewesen. Dieser! Als er uns entkam, hatte uns der gute Geist verlassen. Kein anderes, jetzt noch lebendes Bleichgesicht hat so oft das Blut der roten Männer vergossen wie dieser lang- und weißhaarige Hund. Wäre er in unsere Hände gefallen, so hätte sich ein Freudengeheul erhoben, soweit die Zelte der Comanchen stehen. Doch ist er uns nur für dieses Mal entkommen. Wir werden ihn wiedersehen und sicher ergreifen. Vielleicht morgen oder am nächsten Tage schon. Willst du ihm andere und mehr Krieger nachsenden, als wir gewesen sind? Nein. Was denn? Auf diese allerdings etwas ungebührliche Frage antwortete der Häuptling in leichtem Tone und indem er eine beinahe wegwerfende Handbewegung machte. Mein roter Bruder ist ein gewöhnlicher Krieger und wagt es dennoch, den obersten Kriegsanführer der Rakros zu fragen, was er tun will. So eine Frage steht dir nicht zu, aber ich will es dir dennoch sagen, damit du siehst, dass ich gesonnen bin, euch das Misslingen eures Rittes zu verzeihen. Wir brauchen Old Wubble nicht zu folgen, denn er wird kommen. Er kommt nicht, behauptete der Krieger, trotz des Verweises, den er erhalten hatte. Er kommt, rief der Häuptling im Tone der Überzeugung aus. Wir aber wissen, dass er nicht kommt. Er hat Hilfe holen wollen, um das Bleichgesicht, welches drüben auf der Insel gefesselt liegt, zu befreien. Er hat 10 Bleichgesichter gefunden, deren Anführer Old Shatterhand ist. Sie werden kommen. Sie wären im Gehirn erkrankt, wenn sie glaubten, dass 11 Weiße uns besiegen können. Old Shatterhand ist bei ihnen. Bleichgesichter, welche er anführt, wagen alles. Sie wissen nicht, wo wir uns befinden. Sie werden es erfahren. Wer soll es ihnen verraten? Eure Fährte, der sie folgen werden. Old Shatterhand hat uns versprochen, nicht nach unserer Fährte zu forschen. Er wird es dennoch tun. Nein, er ist kein Lügner. Niemand hat jemals gehört, dass er sein Wort gebrochen habe. Es würde meinem jungen roten Bruder besser anstehen zu schweigen, anstatt in Gegenwart älterer Krieger seinem Häuptlinge zu widersprechen. Das war ein neuer, scharfer Verweis, aber Wupperumugi war bei den Seinen nicht beliebt. Sie gönnten ihm den Ärger. Der Comanche sah die Blicke seiner gleichaltrigen Kameraden ermunternd auf sich gerichtet und fuhr fort. Ich weiß, dass meine Jahre nicht an diejenigen der alten und weisen Männer reichen, aber da es keiner von ihnen war, sondern ich es gewesen bin, der jetzt bei Old Shatterhand gewesen ist, der mit ihm gesprochen und sein Wort bekommen hat, so wird es mir erlaubt sein zu sagen, was ich dort und von ihm gehört habe. Da antwortete ein grauhaariger Indianer, der neben dem Häuptlinge saß und gewiss der älteste von allen war. Mein junger Bruder mag getrost sprechen. Wenn das Beil des Krieges ausgegraben wurde, kann alles, was sonst überflüssig ist, von großer Wichtigkeit sein. Und das Wichtigste, was es geben kann, ist ein Zusammentreffen mit Old Shatterhand. Wo man ihn sieht, da ist Winnetou, der Häuptling der Apachen, niemals fern. War er mit dabei? Er war nicht da, antwortete der Krieger, sichtlich stolz darauf, dass dieser Alte ihn in Schutz genommen hatte. Auch nicht in der Nähe. Wir haben kein einziges Zeichen davon bemerkt. Welche Worte gebrauchte Old Shatterhand, als er euch sein Versprechen gab? Der Gefragte dachte eine kleine Weile nach und antwortete dann. Ich sprach zu ihm folgendermaßen. Werdet ihr uns nachspüren, um zu erfahren, wohin wir reiten? Er antwortete. Nein, ich gebe euch mein Wort darauf. Das ist ganz genau die Rede, die mein alter Bruder erfahren will. Wenn Old Shatterhand so redet, dann ist es genauso viel wert, als wenn er die Pfeife des Schwures dabei und darauf geraucht hätte. Er hält sein Versprechen und hat euch nicht nachgespürt. Hauk, meine jungen Brüder können sich entfernen. Wir wissen nun, was wir erfahren wollten. Die beiden Comanchen entfernten sich und mit ihnen alle anderen, die sich dem Feuer neugierig, wenn auch ehrerbietig, genähert hatten. Auch diejenigen, welche an dem Feuer gesessen hatten, das Old Wubble beschlichen hatte, waren vorhin von demselben fortgegangen, und da es daher dort nichts zu beschlauschen gab, so nahm ich an, dass Wubble wieder zurückgeschlichen sei. Es zeigte sich auch gleich, dass ich richtig vermutet hatte, denn jetzt ertönte der viermalige Unkenruf in der Weise, wie es zwischen uns verabredet worden war. Sollte auch ich meinen Platz verlassen? Der gegenwärtige Augenblick war günstig dazu, denn indem die Roten an ihre Feuer zurückkehrten, entstand ein Hin- und Herlaufen, bei welchem nicht zu erwarten war, dass man auf meinen sich fortbewegenden Schilfbusch achten werde. Aber ich sagte mir, dass man an meinem Feuer jetzt noch weiter über den Gegenstand sprechen werde. Das wollte ich auch gern hören. Und was meinen Rückzug betraf, so hoffte ich, bald einen ebenso passenden Augenblick zu finden. Es war noch nicht gegessen worden. Man wollte damit wahrscheinlich warten, bis genügend Fleisch für alle fertig gebraten war. Nachher durfte ich auf ein gleiches Durcheinander hoffen, das mir noch bessere Gelegenheit zum unbemerkten Verschwinden geben würde. Ich blieb also noch länger im Wasser oder vielmehr im Schlamme liegen. Der Häuptling schien erzürnt darüber zu sein, dass der Alte sich eingemischt hatte, denn er sagte jetzt, als die jungen Krieger fort waren, zu ihm. Hat mein Bruder nicht bedacht, dass es die Würde des Anführers kränken muss, wenn ein junger Mann gegen ihn in Schutz genommen wird? Der Alte antwortete, die Würde eines Häuptlings wird am meisten dann gekränkt, wenn er gegen dieselbe handelt. Wir alle glauben, dass Old Shatterhand sein Wort hält. Nur du allein bist von dem Gegenteile überzeugt. Weil ich diesen weißen Hund kenne. Wir kennen ihn auch. Auf seiner Zunge hat noch niemals eine Lüge gewohnt. Ja, aber diese Zunge weiß so klug zu sprechen wie keine andere. Er ist das ehrlichste der Bleichgesichter, doch wenn er überlistet werden soll, so ist er auch der listigste aller Füchse, und seine Zunge gleicht dem Morgengrauen, auf welches Sonnenschein, aber auch böses Wetter folgen kann. Er lügt nicht, das ist wahr, was er verspricht, das hält er, aber genauso, wie er es meint, nicht, wie man es wünscht. Die Worte, die er zum Feinde redet, sind wie die Pulverkörner, welche scharf abgewogen werden müssen, bevor man sie in den Lauf des Gewehres schüttet. So meint Wupperumugi, dass sein Versprechen, unseren beiden Kriegern nicht nachzuspüren, wohin sie reiten, auch anders ausgelegt werden könne? Nein, er hat nicht nachspüren wollen und wird also nicht spüren. Aber er hätte dieses Versprechen ganz gewiss nicht gegeben, wenn er nicht einen anderen Weg wüsste, es zu erfahren. Es gibt keinen anderen. Das denkt mein alter Bruder. Ich aber denke es nicht, obgleich ich selbst auch keinen weiß. Wie oft hat man von Old Shatterhand erzählt, dass er alles weiß, was er wissen will? Ob er mit dem guten oder mit dem bösen Manitou im Bunde steht, der ihm alles sagt? Ich behaupte, er weiß ganz genau, dass wir hier am Saskuan Kui lagern. Das ist nicht möglich, denn niemand hat es ihm mitgeteilt. Aber selbst wenn er es wüsste, ist das noch kein Grund anzunehmen, dass er hierher kommen werde. Er will den Gefangenen befreien. Kennt er ihn? Ich weiß es nicht. Und wenn er ihn kennt, liebt er ihn so, dass er sich in die Gefahr begibt, für ihn von uns getötet zu werden? Er nimmt sich jedes Bleichgesichtes an. Auch dann, wenn er nur 11 Mann gegen 150 Krieger zu setzen hat? Er zählt die Feinde nicht und braucht sie nicht zu zählen, denn er hat eine Zauberflinte, mit welcher er ohne Aufhören schießen kann. Und weiß mein alter Bruder nicht, dass er trotzdem gern den Kampf vermeidet? Nicht aus Furcht, sondern weil er nicht gern das Blut eines Menschen vergießt? Dann greift er zur List und seine Verschlagenheit ist fast noch mehr zu fürchten als sein Zaubergewehr. Er wird kommen, nicht um mit uns zu kämpfen, sondern um uns den Gefangenen mit List zu entreißen. Der Alte wurde nachdenklich. Er wiegte den grauen Kopf ernst und bedächtig hin und her und sagte nach einer Weile: Die Worte Wupperumugis können meine Gedanken nicht anders machen, aber wenn das Beil des Krieges ausgegraben ist, soll man alles, was sonst nur einmal überlegt wird, 10-mal überlegen und darf nicht das Gute, sondern nur das Böse erwarten. Ich sage, Old Shatterhand kommt nicht. Du sagst, dass er komme. Nehmen wir also an, dass wir ihn zu erwarten haben. Umso besser ist es dann, wenn er wegbleibt. Besser? Fürchtet sich mein alter Bruder vor ihm? Ich wünsche sehr, dass er kommt. Wir würden ihn ergreifen und ihm den Marterpfahl errichten, an welchem er mit Old Wubble sterben müsste. Willst du den Wind ergreifen, der dir zwischen den Fingern hindurch weht? Ist Old Shatterhand Luft? Ist er nicht schon mehrmals Gefangener der Comanchen gewesen? Das weiß ich wohl. Aber wurde er uns nicht immer wieder aus der Hand geweht? Wenn ich ihn einmal habe, so werde ich ihn festhalten. So mach die Hände auf, wenn er kommt, und sieh zu, wie er dir hineinläuft. Er läuft hinein. Ich weiß sogar die Zeit. Wann? Morgen. Unsere beiden Krieger sind des Nachts von ihm fortgeritten, und er ist gewiss erst am Morgen dort aufgebrochen. Sie haben also einen Vorsprung vor ihm. Da sie heute Abend eingetroffen sind, wird er morgen kommen. Hierher? Nein, denn ich werde ihn gar nicht so weit kommen lassen, sondern ihn am Rio Pecos fangen. Kennst du die Stelle, an welcher er dort über das Wasser gehen wird? Ja, es ist die Furt, die er wahrscheinlich kennt. Kennt er sie nicht, so wird er nach einer suchen und sie finden. Old Shatterhand braucht keine Furt, er ist ein unübertrefflicher Schwimmer. Daran denke ich auch. Ich lasse eine lange Strecke des Ufers besetzen, dann kann er mir nicht entgehen. Wäre Nale Masiow schon da mit seinen 100 Kriegern, so könnten wir sie auf eine noch längere Strecke verteilen. Er kommt aber erst in 3 Tagen. In diesem Augenblick erschallte der Ruf »Jaka« und alles eilte zu den Feuern, an denen gebraten worden war. Auch der Häuptling stand, seiner Würde angemessen, langsam auf und ging fort, um sich das, was er essen wollte, selbst auszusuchen. Das war für mich die beste Gelegenheit, mich zu entfernen. Ich warf noch einen forschenden Blick über den Lagerplatz. Kein Mensch sah nach dem Ufer und nach der Stelle, an der ich lag. Die Aufmerksamkeit war nur auf das Fleisch gerichtet. Ich schob mich in das tiefere Wasser zurück und schwamm dann schnell fort, mir gar keine Mühe gebend, unentdeckt zu bleiben. An dem Orte, wo ich mich entkleidet hatte, glücklich angekommen, stieg ich an das Land, legte meinen Anzug wieder an und kroch dorthin, wo Old Wubble mich erwartete. Den Schilfbusch nahm ich mit. Meine Annäherung geschah so leise, dass der Alte mich gar nicht hörte und sehr erschrocken zusammenfuhr, als ich ihn berührte. »Alle Donner! Seid ihr es, Sir, oder ist es ein Roter?« fragte er. »Ich bin es«, antwortete ich. »Well, wäret ihr es nicht, so würde ich dem Kerl mein Messer in den Leib geben.« »Das würdet ihr nicht, Mr. Cutter.« »Nicht? Warum sollte ich nicht?« »Weil ihr nicht könntet, denn ihr hättet das Seinige schon längst in eurem Leibe.« »Oho! Jawohl, was habt ihr denn für Ohren?« »Patentohren, tis clear.« »Dann schade um das schöne Patent, denn die Ohren taugen nichts. Ihr lagt so still, es war keine Bewegung ringsumher, und doch habt ihr nichts gehört, als ich kam. Wenn es nun ein Comanche statt meiner gewesen wäre.« »So hätte ich ihn gehört, denn es ist ganz unmöglich, dass ein anderer so geräuschlos sein kann wie ihr. Habt ihr gute Geschäfte gemacht, Sir?« »Ich bin zufrieden.« »Ich auch.« »Was habt ihr erlauscht?« »Scheinbar wenig. Eigentlich aber ist es sehr viel. Old Shatterhand wird nämlich nur von 2 Roten bewacht.« »Oh.« »Ah, das möchtet ihr wohl sehr gern wissen.« »Natürlich.« »Ja, das glaube ich wohl. Aber wenn ich nicht wäre, so würdet ihr es nicht erfahren.« »Bildet euch das nicht ein, Mr. Cutter. Ich brauche euch nicht dazu. Ich weiß es ebenso gut wie ihr.« »Nun, wo ist er?« »Drüben auf der Insel.« »Das habt ihr schon vorher vermutet. Aber es ist eben nur Vermutung.« »Es ist Gewissheit. Ich habe es von dem Häuptling Wupperumugi erlauscht.« »Der sprach davon?« »Ja.« »Dieser Esel! Ich gedachte, euch eine große Freude zu machen, indem ich euch sagen wollte, dass eure Vermutung richtig gewesen ist. Grämt euch nicht darüber, Sir. Was habt ihr außerdem noch erfahren? Nichts. Ich glaubte euch Wunder, was Wichtiges sagen zu können. Da ihr es aber selbst auch erlauscht habt, ist es gerade so gut, als ob ich gar nichts erfahren hätte. Das ist ärgerlich. Wahrscheinlich hätte ich noch mehr gehört. Da kamen aber die beiden Comanchen von gestern und alles lief vom Feuer fort, an welchem ich lag. Ihr habt mehr erlauscht als ich? Ja. Was? Davon später. Hier ist nicht der geeignete Ort zu einer Unterhaltung. Wollen machen, dass wir fortkommen. Wohin? Zunächst hinaus ins Freie, und zwar genau auf demselben Wege, auf dem wir hereingeschlichen sind. Also durch dick und dünn. Und das nennt dieser Old Shatterhand einen Weg. Wir mussten bei unserem Rückzuge ebenso vorsichtig sein wie bei unserem Kommen, gelangten aber auch ebenso glücklich aus dem Bereiche der Indianer. Die Sterne schienen jetzt leidlich hell, und als wir die früher erwähnte vorgeschobene Buschzunge hinter uns hatten, konnten wir uns aufrichten und so sorglos weitergehen, als ob kein einziger Comanche in der Nähe sei. »Es scheint, ihr wollt nach unserem Lagerplatz«, erkundigte sich Old Wubble. »Wohin sonst?« »Hm, ihr werdet mich wahrscheinlich auslachen, aber ich hatte mir im Stillen eingebildet, dass wir Old Shorehand gleich mitbringen würden.« »Das ist allerdings eine kühne Einbildung gewesen.« »Weil die Verhältnisse anders liegen, als ich dachte. Läge der Gefangene nicht auf der Insel, sondern am Ufer, so wäre seine Befreiung ganz wie 1, 2, 3 vor sich gegangen.« »Das verstehe ich nicht.« »So will ich mich anders ausdrücken. Hinschleichen, Fesseln zerschneiden, aufspringen, fortlaufen. Indianer hinterher, wir nach unserem Lagerplatz rennen, auf die Pferde springen, weggaloppieren. Fertig.« »Das klingt ja, als ob so etwas unendlich leicht auszuführen sei. Habt ihr vielleicht schon irgendeinen Gefangenen auf diese Weise befreit?« »Nein, aber doch ihr. Ihr habt sogar schon mehrere solche Streiche ausgeführt.« »Das ist kein Grund, dass es immer so gehen und stets so gelingen muss. Man hat sich nach den Umständen zu richten, welche ganz selten dieselben sind.« »Tut mir leid. Ich will euch offen und ehrlich gestehen, dass ich gern vor unsere Kameraden, die alle keine richtigen Westmänner sind, mit einer vollendeten Tatsache treten wollte.« »Das heißt, ihr wolltet gern ein wenig Dicke tun.« »Nennt es, wie ihr wollt. Es ist doch wohl keine Schande, mit euch einen Gefangenen, welcher dem Martertode geweiht ist, mitten aus 150 Indianern rauszuholen.« »Eine Schande nicht.« »Also, diese Freude fällt mir nun in den Brunnen.« »Wieso?« »Weil nun wahrscheinlich dieser Sam Parker, Joss Hawley und die anderen mithelfen sollen.« »Nicht, was man eigentlich helfen nennt. Sie werden unsere Rückzugslinie bilden, das ist alles.« »Wirklich?« »Ja. Befreit wird Old Shorehand nur von uns beiden, von euch und mir.« »Das ist mir lieb. Ungeheuer lieb. Ich setze dabei aber voraus, dass ihr wirklich ein so guter Schwimmer seid, wie ihr gesagt habt.« »Wie ein Fisch, sage ich euch, wie ein Fisch, tis clear. Es soll also bei diesem Streiche geschwommen werden.« »Ja, da wir auf die Insel müssen.« »Richtig, Kähne gibt es nicht.« »Ein Kahn oder Boot wäre gar nicht zu brauchen, man würde uns sehen.« »Also, ihr getraut euch vom jenseitigen Ufer aus quer über den See nach der Insel zu schwimmen und auch wieder zurück?« »Welche Frage! Ich sage euch, ich schwimme von hier nach dem Monde, wenn genug Wasser dazwischen ist.« »Well, dann ist die Sache sehr einfach. Wir schwimmen nach der Insel, machen die zwei Wächter unschädlich, befreien Old Shorehand von seinen Fesseln und schwimmen mit ihm zurück.« »Wie? Was? Wie?« Er blieb stehen, fasste mich am Arme und fuhr fort. »Das geht bei euch ja so schnell wie das Semmelbacken, Mr. Shatterhand.« »Bei euch ging's vorhin ja auch nur so 1, 2, 3, fertig.« »Ja, das war etwas ganz anderes. Ich wollte ihn zu Lande befreien, nicht aber zu Wasser. Hier müssen wir vor allen Dingen wissen, kann Old Shorehand auch schwimmen?« »Das wisst ihr doch wohl am besten, ihr kennt ihn ja.« »Habe ihn aber noch nicht im Wasser gesehen.« »So, ist auch nicht nötig, denn ein Westmann wie Old Shorehand ist ganz gewiss ein guter Schwimmer.« »Aber er ist gefesselt. Das gibt Blutstockungen. Wird er seine Arme und Beine so mächtig sein, dass er sogleich mit uns über den See schwimmen kann?« »Ich denke es, denn man sagt ja, dass er ein überaus kräftiger Mensch ist.« »Das ist er. Ja, das ist er.« »Also abgemacht. Er kann sofort mit uns schwimmen.« »Aber die Sterne. Die Sterne.« Was ist's mit denen? Bemerkt ihr denn nicht, dass sie immer heller werden? Freilich. Nun, die spiegeln sich mit dem ganzen Himmel im Wasser wieder. Das ist schlimm. Ihr wolltet ja soeben noch nach dem Monde schwimmen. Der irritiert euch wohl nicht so sehr wie die Sterne? Ich glaube gar, ihr wollt Witze machen. Jedenfalls aber wisst ihr recht gut, was ich meine. Die Sternbilder im Wasser werden uns verraten. Wem? Den Wächtern auf der Insel. Das glaube ich nicht. Doch, überlegt euch nur. Das Wasser des Sees mit den Sternen liegt ruhig vor ihnen. Bei jeder Bewegung entstehen Wellen und die Sterne wabbeln hin und her, auf und nieder. Wenn wir angeschwommen kommen, gibt es eine solche Erschütterung und Revolution des ganzen im Wasser strahlenden Firmamentes, dass die Wächter unbedingt aufmerksam auf uns werden müssen. Was schadet das? Wir waren weitergegangen. Jetzt blieb er wieder stehen und hielt mich an und fragte. Was? Was das schadet? Und das fragt ein Old Shatterhand? Eine solche Frage könnte mich nur von einem Greenhorn nicht wundern. Was das schadet? Die Kerls werden natürlich sofort um Hilfe brüllen. Dann werfen sich sämtliche Comanchen in das Wasser. Und es gibt eine Jagd, bei der wir verloren sind. Wenn wir noch so fein schwimmen, viele Hunde sind doch des Hasen tot. Sie werden wohl nicht um Hilfe rufen, antwortete ich, indem ich ihn zum Weitergehen nötigte. Natürlich werden sie es. Sie sehen doch, dass zwei Menschen, zwei Weiße kommen. Und wenn sie wirklich nicht schreien sollten, so schicken sie uns doch gewiss einige Kugeln in die Köpfe. Auch das tun sie nicht. Aber, Sir, ich begreife euch nicht. Sie werden uns gar nicht sehen. Nicht? Wie? Was? Nicht sehen, wenn das ganze Firmament im Wasser krabbelt und wabbelt? Nein, denn wir werden uns maskieren. Maskieren? Das wird ja immer toller. Was wollen wir uns maskieren? Etwa ihr als Domino und ich als Harlekin? Ich danke für solchen Karneval. Versteht mich doch richtig, Mr. Cutter. Unter Maskieren verstehe ich so viel wie Verstecken. Auch gut. Wohin wollt ihr euch denn im Wasser stecken? Hinter Schilf. Das gibt's auf dem See nicht, sondern nur am Ufer. Wir nehmen welches mit. Unsinn, kein Roter wird sich dadurch irre machen lassen. Ich kann euch das Gegenteil beweisen. Wieso? Ich habe vorhin so eine Maskerade getrieben, weil ich meinen Zweck auf keine andere Weise erreichen konnte. Wirklich? Ja, ich erzählte es ihm. Als ich fertig war, meinte er. Es ist doch nicht ganz so dumm, wie ich dachte. Aber ein einzelner Schilfbusch, das mag gehen, aber zwei? Wir bringen es doch wohl kaum fertig, ganz gleich zu schwimmen. Die beiden Büsche würden also bald zusammen und bald auseinander geraten. Das muss auffallen und Verdacht erwecken. Allerdings, aber wir werden eben nicht zwei Büsche oder Bündel nehmen, sondern uns eine Schilfinsel herstellen, unter der wir stecken. Nicht übel. Erst schwimmen wir schnell, sobald wir aber in Sicht gelangen, kommt unsere Schilfinsel langsam, sehr langsam angetrieben. Aber unsere hellen Körper. Um nebeneinander schwimmen zu können, brauchen wir wenigstens 7 Ellen Platz. Dürfen wir das Schilffluss so groß machen? Die Wächter werden uns sehen, weil unsere Haut hell ist. Wir behalten die Kleider an. Brummte er. Meint ihr, dass euch dies das Schwimmen erschweren wird, Mr. Cutter? Gar nicht, ganz und gar nicht. Es fragt sich nur, wenn sonst auch alles glückt, ob die Wächter unser Schilf an ihrer Insel landen lassen werden. Es soll nicht landen. Es soll nicht, wir also auch nicht. Und doch müssen wir auf die Insel. Geradezu unbegreiflich. Ganz leicht erklärlich. Könnt ihr tauchen? Wie ein Frosch, sage ich, wie ein Frosch. 'Tis clear, so tief hinab und hinunter, wie ihr wollt. Das ist gut, denn das Tauchen gehört dazu. Wenn wir uns der Insel nähern und die Wächter des Schilfflusses bemerken, werden sie auf die Seite der Insel gehen, an der es vorüberschwimmen will. Das lässt sich denken. Landen werden sie es aber wohl nicht lassen. Nein, nun kommt die Hauptsache. In dem Augenblick, an welchem es der Insel am nächsten ist, verlassen wir unseren Schutz, tauchen nieder und schwimmen unter dem Wasser um sie herum, um an der anderen Seite wieder aufzutauchen. Während die Wächter dem Schiffe nachblicken, besteigen wir hinter ihrem Rücken die Insel und ich springe auf sie zu, um sie mit zwei guten Fausthieben unschädlich zu machen. Brillant, Mr. Shatterhand. Und ich? Für euch ist es das Erste, die Fesseln des Gefangenen zu durchschneiden, damit er schnell frei wird. Denn es kann, wenn ich es auch nicht für wahrscheinlich halte, doch der Fall eintreten, dass wir gleich wieder fort müssen. Es ist ja möglich, dass ich einen der Kerls nicht richtig treffe und er Zeit gewinnt, um Hilfe zu rufen. Das wäre faul, sehr faul. Ja, ihr seht wohl ein, dass wir viel zu leisten haben und dass alles gut klappen muss, wenn der Streich gelingen soll. Ich denke also, dass ihr es mir nicht übel nehmen werdet, wenn ich euch bitte, euch noch einmal zu prüfen, ob ihr das, was ich von euch verlangen muss, auch wirklich ausführen könnt. Mit Leichtigkeit, Sir, mit größter Leichtigkeit. Bitte nicht zu schnell antworten, wir dürfen nicht leichtsinnig sein. Ich sage euch aufrichtig, dass ich es mir nicht leicht vorstelle. Ich kenne mich genau und weiß, dass ich es ausführen kann, wenn nichts dazwischen kommt und alles so glatt verläuft, wie ich vermute. Aber dennoch halte ich die Sache für schwer, hier sogar für sehr schwer. Redet nicht von Leichtsinn, Sir. Habt ihr diesen Old Rubble hier einmal schwimmen sehen? Nein. Oder gar tauchen. Noch viel weniger. So seid still und wartet es ruhig ab. Und wenn es vorüber ist, dann werdet ihr sagen, dass ihr keinen besseren und geschickteren Helfer als mich finden konntet. 'Tis clear. Das soll mich freuen, denn es handelt sich hier mehr um unser Leben als bei jeder anderen Gelegenheit. Ich war mir wirklich darüber unklar, ob ich ihm trauen könne oder nicht. Seine Knochengestalt ließ keinen guten Schwimmer vermuten und seine Versicherungen hatten etwas Prahlerisches. Aber er war bekanntermaßen ein mutiger und erfahrener Mann und sprach in einem solchen Brustton in der Überzeugung, dass es schwer war, ihm keinen Glauben zu schenken. Übrigens gab es keine Zeit mehr für weitere Auseinandersetzungen, weil wir jetzt unseren Lagerplatz erreichten. Die Gefährten waren wegen unserer langen Abwesenheit in Sorge um uns gewesen. Wir erzählten ihnen, was wir gesehen und erfahren hatten, und erklärten ihnen den Rettungsplan, den wir ausführen wollten. Parker und Harley bedauerten, dass sie keine direkte Rolle dabei spielen sollten. Die anderen sagten nichts. Sie waren wohl ganz zufrieden damit, dass ich ihnen nicht zumutete, ihr Leben auf das Spiel zu setzen. Wir bestiegen unsere Pferde und brachen von hier auf, um nach der anderen Seite des Sees zu reiten. Dort angekommen mussten wir im Dunkel durch das Gebüsch, um von der offenen Grasprärie an das Wasser zu gelangen, wo wir wieder abstiegen und die Pferde anbanden. Drüben brannten die Lagerfeuer. Es gab hier auch Schilf. Wir schnitten davon so viel, wie wir brauchten. Einige starke Äste bildeten die Unterlage, den Rahmen des Floßes. Als wir mit der Herstellung desselben fertig waren, war es für unseren Zweck ein kleines Meisterwerk. Es hatte unten Öffnungen für unsere Köpfe und 4 lederne Schlingen, in die wir die Arme zu stecken hatten. Natürlich war dafür gesorgt, dass wir, wenn wir darunter steckten, oben einen freien Ausblick hatten. Jetzt sollte das Wagnis beginnen. Wir leerten unsere Taschen und legten überhaupt alles von uns, was durch das Wasser leiden musste oder nicht ganz nötig mitzunehmen war. Von Waffen konnten wir nur die Messer behalten. Als wir soweit fertig waren, fragte Parker: Also, wir haben wirklich ganz und gar nichts dabei zu tun, Mr. Shatterhand? Nein, aber für überflüssig braucht ihr euch trotzdem nicht zu halten. Es gibt einen Fall, in welchem wir euch sehr notwendig brauchen. Welcher ist das? Wenn wir entdeckt und verfolgt werden, was nur zu Wasser geschehen kann. Wir kommen in gerader Linie zurückgeschwommen. Haben wir Verfolger hinter uns, so ist es eure Aufgabe, sie von uns abzuhalten. Durch Schüsse? Ja. In dieser Dunkelheit. Vom Schwimmer kann man nicht viel mehr als den Kopf sehen. Wer kann da einen Weißen von einem Indianer unterscheiden? Wie leicht könnten wir auf euch schießen? Ihr dürft eben nicht eher schießen, als bis ihr genau wisst, auf wen ihr zielt. Übrigens werden wir uns euch durch laute Zurufe kenntlich machen. Kommt einer von uns im Wasser mit einem Roten in Kampf, so schießt ihr auf keinen Fall, selbst wenn es so nahe von hier wäre, dass ihr die Gesichter unterscheiden könnt. Wir sind Manns genug, es mit einem Roten aufzunehmen. Jawohl, das sind wir, 'tis clear, stimmte mir Old Bubble lebhaft bei. Von mir weiß ich es und von euch glaube ich es, antwortete ich ihm. Dennoch frage ich euch noch einmal, ist das, was ihr leisten sollt, wirklich nicht zu viel für euch? Sonst führe ich es lieber allein aus. Sir, was denkt ihr von mir? Ich soll doch nicht annehmen, dass ihr mich für einen Faselhans haltet. Nein, also vorwärts. Und gut Glück dabei. Yes, go on. In einer halben Stunde sind wir glücklich und siegreich wieder da. Mit dieser kühnen Versicherung wabbelte der Alte in das Wasser und ich folgte ihm etwas weniger zuversichtlich. Ende von Abschnitt 6.